Das heutige Thema, die europäische Gemeinschaft zwischen Eigenverantwortung und Solidarität. Europa sucht Auswege aus der Krise. Auch zu diesem Thema gibt es natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Vor 23 Jahren, und ich denke, zu jeder wissenschaftlichen Veranstaltung gehört ein Zitat, vor 23 Jahren hielt der Vertrag von Maastricht fest, dass man eingedenk der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents entschlossen sei, den Prozess der europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben. Es gelte der Wunsch, so heißt es weiter, die Solidarität zwischen ihren Völkern zu stärken. Meine Damen und Herren, der mögliche Staatsbankrott Griechenlands und der Grexit zielen auch in den Kern dieser europäischen Idee, wenn über die Notwendigkeit eines Schuldenschnitts für Griechenland, über Hilfspakete der EU und die Tragfähigkeit von Reformen in einem EU-Mitgliedstaat debattiert und diskutiert wird. Wie weit reicht die europäische Solidarität? Unter welchen Umständen sind die Verhandlungspartner der EU, der EZB und auch des IWF bereit, einen angeschlagenen Staat in der Währungsgemeinschaft zu halten? Die zentrale Frage, die sich an der griechischen Staatsschuldenkrise entzündet, ist die Zukunft Europas. Und dazu diskutieren nun Hans-Werner Sinn, Präsident des IFO-Instituts, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Richard David Precht, Philosoph, Publizist und Autor. Sie beide eint, verehrte Diskutanten, dass Sie die Kunst der Vermittlung beherrschen, dass Sie Position wissenschaftliche, gesellschaftliche, politische in die Öffentlichkeit tragen und Sie zu erläutern verstehen. Sie eint beide auch, dass ich Sie nicht allzu lange vorstellen muss. Meine Damen und Herren, Hans-Werner Sinn ist Professor für Nationalökonomie und Finanzwirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit 1999 Präsident des Leibniz-IFO. Dass er durch seine Bücher und durch seine öffentlichen Auftritte zu den bekanntesten deutschen Ökonomen zählt, muss ich nicht gesondert betonen, und zugleich gehört er zu den einflussreichsten Beratern der Politik in Deutschland. Lieber Herr Sinn, Sie werden die Leitung des Leibniz-IFO im Frühjahr 2016 abgeben, und so gratulieren wir uns und Ihrem Publikum, dass Sie heute hier sind und in der Veranstaltungsreihe Leibniz debattiert. Und das steht zu vermuten, gleich zu Beginn Ihre Standards setzen werden. Meine Damen und Herren, die Zeit bezeichnete ihn als Deutschlands Bürgerphilosophen, der Spiegel als intellektuelle Allzweckwaffe. Richard David Precht studierte Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte und wurde 1994 an der Universität Köln promoviert in Germanistik. Er ist Autor von zahlreichen Sachbüchern und zwei Romanen. Der ganz großen Öffentlichkeit ist er sicherlich spätestens seit dem Erscheinen seines Buches »Wer bin ich?« und wenn ja, wie viele, eine philosophische Reise bekannt. Ein Buch, das über 1,2 Millionen Mal verkauft und in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurde. Es ist und es wird ein Fest des gesprochenen Denkens, Ihrer Argumente und Positionen, wenn wir Sie beide jetzt gleich aufeinander loslassen. Und ich hätte für den Diskussionsanfang einen kleinen Auftakt. Der Radiosender 1 Live, einer meiner Lieblingsradiosender, ein Jugendsender in Nordrhein-Westfalen, in seinem Sektor, wie es dort immer heißt, berichtete kürzlich sehr einfühlsam über einen Eintrag beim Deutschen Patent- und Markenamt. Unter dem Produktnamen Grexit soll demnächst ein hochprozentiges Getränk vertrieben werden. Dass der Grexit zunächst ein Uso sein sollte, der aber unter EU-Protektion steht und daher nur in Griechenland produziert werden darf, mag nur ein pikantes Detail sein. Entscheidend ist mir eigentlich die lebhafte Debatte, die sich unter den meist sehr jungen Zuhörerinnen und Zuhörern über die Frage entsponnen hat, ob es statthaft sei, ob es gleichsam moralisch und ethisch vertretbar sei, wirtschaftlichen Gewinn aus einer politischen, gesellschaftlichen und für die griechischen Bürgerinnen und Bürger realen Krisensituationen zu ziehen, indem man eben dieses weltweit bekannte Wort Grexit als Markennamen verwendet. Ist das Zynismus? Ist das missglückter Humor? Geht das, eben solchen individuellen Profitschlagen aus einer Staatspleite, die viele Griechen, ebenso wie viele Europäerinnen und Europäer betrifft? Wie sehen Sie das? So, bitteschön. Fangen Sie an. Ja, Herr Kleiner, vielen Dank. Lassen Sie mich erst sagen, dass ich das sehr schön finde, dass wir hier diskutieren können als Direktor einer Leibniz-Institution in der Zentrale zu sein. Ist immer ein erhebendes Erlebnis. Und ich freue mich auch insbesondere, dass ich mit Herrn Precht spreche, weil wir uns, glaube ich, ganz gut verstehen. Ich mag ihn jedenfalls sehr. Wird sich heute Abend vielleicht ändern. Aber nein, also ich schätze Sie sehr und die Art, wie Sie argumentieren. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch. Also was wir jetzt hier haben mit diesem Grexit, ja, das ist ja... Ist ja ein Witz, ein bisschen zynisch ist es schon. Aber das Wort Grexit signalisiert eben offenbar für viele auch mehr so einen Schrecken. So wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen und auch von den Medien verbreitet. Und ich sehe das überhaupt nicht. Das werde ich vielleicht nachher noch erläutern können, warum nicht. Also insofern finde ich das nicht so problematisch. Sondern für mich ist der Grexit tatsächlich die Rettung Griechenlands, aber später. Gut. Also ich gebe die Komplimente an Herrn Sinn sehr gerne zurück. Auch ich habe mich auf das Gespräch gefreut. Wir haben uns schon einmal unterhalten. Das war ein sehr anregendes und bereicherndes Gespräch. Was den Grexit anbelangt, also solange nicht die Gefühle vieler Menschen dadurch verletzt werden, dass man Spirituosen danach benennt, sehe ich kein Problem darin. Außerdem finde ich es angesichts der gegenwärtigen Aufregung gar nicht unpassend, darüber auch durchaus mal einen Witz zu machen, vor allen Dingen einen hochprozentigen Witz, denn die Welt wird leichter, wenn man spürt, wie sie sich dreht. Ich möchte vielleicht eine kleine Vorlage machen, weil Herr Sinn hat ja schon angedeutet, dass er im Laufe des Gesprächs erklären möchte, warum er vor dem Grexit keine Angst hat. Und jetzt ist nicht der Schnaps gemeint, sondern tatsächlich der Austritt Griechenlands. Ich würde zunächst eigentlich mal gerne wissen, vor was für einer Kulisse findet das, was wir im Augenblick erleben, eigentlich statt? Also mich beschäftigt nicht nur ganz konkret die ökonomische Frage, von der Herr Sinn viel mehr versteht als ich. Was wären die Konsequenzen eines Austritts? Wie lange kann man den gegenwärtigen Pfad von immer neuen, letztendlich sinnlosen Rettungspaketen weiterverfolgen? Sondern mich interessiert die Frage, gäbe es vielleicht außerökonomische Argumente, die dafür sprechen, dass Griechenland im Euro bleiben sollte? Das ist die Frage, die mich am stärksten beschäftigt. Und normalerweise sagen wir immer, der Grund, warum Griechenland dabei bleiben soll, ist, weil sich Europa das nicht leisten kann. Es ist eine Expansionsbewegung gewesen, dieses Europa, auch der Euro. Das heißt, immer mehr Länder haben sich zusammengeschlossen und haben sich hinter der alten europäischen Idee von Frieden und Wohlstand miteinander versammelt. Freien Märkten und allem, was dazugehört. Und ich habe in den letzten 10 Jahren gesehen, dass immer mehr Politiker sagen, diesem Europa fehlt heute das Narrativ. Ganz verbreitete Formulierung unter Politikern. Zu sagen, diese alte Geschichte, Europa ist ein großes Friedensbündnis, trägt nicht mehr und wir schaffen es nicht, eine neue positive Geschichte zu erzählen. Und ich würde gerne, so als kleine Vorlage für Herrn Sinn, versuchen mal ein solches Narrativ zu entwerfen. Mit der Erklärung, über die Details müssen wir dann reden, warum ich den Grexit nicht für eine Lösung halte. Und das wäre, wenn ich mir vorstelle, was sind die größten Probleme, vor denen Europa gegenwärtig steht. Und zwar nicht heute, sondern in den nächsten 10, 20 und noch mehr Jahren. Dann besteht ein ganz gewaltiges Problem darin, dass wir es nicht schaffen, eine einheitliche europäische Außenpolitik nach europäischem Interesse zu betreiben. Das haben wir in der Ukraine-Krise aus meiner Sicht sehr deutlich gesehen. Europa hat ein sehr vitales Interesse daran, mit Russland ein gutes Verhältnis zu haben. Die USA haben dieses Interesse nicht im gleichen Maße. Sie profitieren sogar in gewissem Maße von der Aufrüstung jetzt in den baltischen Staaten oder in Polen und vielem anderen mehr. Ich hätte mir gewünscht, dass das, was dann durch Hollande und durch die Vermittlung von Steinmeier und schließlich auch Merkel erfolgt ist, dass man versucht, als Schlichter aufzutreten, dass man diese Rolle von Anfang an eingenommen hätte, was man eigentlich nur sehr halbherzig getan hat. Das heißt, man hat nicht von Anfang an eine eigenständige europäische Außenpolitik vertreten. Ich würde mir wünschen, dass es eine eigenständige europäische Außenpolitik gegenüber Russland gäbe, die noch weitaus souveräner ist als bisher. Und dazu gehört für mich auch zum Beispiel eine europäische Armee. Von Anfang an war das eine der Argumente, die mich am meisten überzeugt hat für Europa, die ganzen diversen militärischen Ausgaben zu bündeln im Zuge einer europäischen Armee. Wäre ein wichtiger Grund für Europa. Jetzt kommen noch welche, die deutlich wichtiger sind als das, was ich bisher gesagt habe. Zwei Folgen noch. Der zweite ist, manchmal erinnert mich, vielleicht in den Situationen, wenn ich nicht so gut drauf bin, die Situation Europas an das römische Imperium kurz vor seinem Zusammenbruch. Auch das römische Imperium hatte sein Narrativ verloren. Es hatte sich in Partikularinteressen zerspalten. Es hatte seine innere Vitalität eingebüßt. Und im Grunde genommen war das, was die Römer 1000 Jahre erfolgreich gemacht haben und Europa erst seit wenigen Jahrzehnten, also der innere Zusammenhalt des Imperiums, nicht mehr da. Und es ist zerbrochen, als all die politischen und wirtschaftlichen Flüchtlinge von überall in der Welt nach Italien zogen und das Römische Reich zertrümmerten. Erst die Goten, dann die Vandalen und viele andere mehr. Wir wissen, wer die Goten und wer die Vandalen der Gegenwart sind. Und wir wissen, dass die einzige Möglichkeit, dieses Imperium zu halten, darin besteht, in den Ländern selbst aktiv zu sein und sich nicht über Flüchtlingsquoten wechselseitig zu zerfleischen. Um das aber tun zu können, und wir reden hier von einem ganz gewaltigen Programm in all den Elendsländern zu helfen. Ich rede nicht nur von den Kriegsländern, ich rede auch von Ländern wie Somalia, also den Bürgerkriegsländern und vielem anderen mehr, dafür zu sorgen, dass die Menschen keine zwingende Not mehr haben, um nach Europa einzudringen. Das alles setzt eine geeinte Europäische Union voraus. Das kann man nicht auf nationalstaatlicher Ebene machen. Zweites Argument für Europa. Drittes Argument für Europa, etwas, was ich nur sehr kurz anreißen kann, obwohl es das Thema ist, mit dem ich mich in den letzten Jahren am intensivsten beschäftigt habe. Die digitale Revolution wird hier keinen Stein auf dem anderen lassen. Wir erleben mit der Industrie 4.0 die vierte industrielle Revolution. Und diese industrielle Revolution wird die Gesellschaft auf ähnlich einschneidende und umfassende Art verändern, wie es die anderen industriellen Revolutionen auch gemacht haben. Also Veränderungen wie damals die Umwandlung einer Agrargesellschaft in eine Industriegesellschaft. Und die industrielle Revolution hat zwar langfristig zu einem Segen der Menschheit geführt, aber kurzfristig zu unglaublichen Verwerfungen. Unglaubliche Verwerfungen im Blick auf Kinderarbeit, auf Sterblichkeit, auf Krankheit, auf lichtlose Hinterhöfe, wie sie hier am Prenzlauer Berg mal ursprünglich waren und ursprünglich mal keine begehrten Wohngebiete gewesen sind. Keine Altersvorsorge, keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung und, und. Die ganze Gesellschaft musste durch ein Jammertal hindurch, um das zu erzeugen, diesen beispiellosen Wohlstand, in dem wir leben. Auch die digitale Revolution wird in ähnlich einschneidender Art und Weise unser aller Leben verändern. Deutschland profitiert enorm davon, dass wir die Software des 21. Jahrhunderts, die wir in Amerika kaufen, in die Technik des 20. Jahrhunderts einbauen, zum Beispiel in Automobile. Aber diese deutsche Automobilindustrie, da können wir lange drüber reden, wird es in 20, 30 Jahren nicht mehr geben. Das selbstfahrende Auto wird die Automobilindustrie regelrecht beseitigen. Da kann man lange drüber streiten, ich könnte da vieles drüber sagen, ist nicht heute unser Thema. Ich will nur sagen, wir werden Arbeitslosenzahlen bekommen, die möglicherweise höher sind, als die Griechenland jetzt hat. Und das sind alles Szenarien, die wir uns vorstellen müssen. Und wie wollen wir diese gewaltige Strukturkrise ohne die Kollateralschäden der industriellen Revolution meistern, wenn wir kein geschlossenes, einiges Europa haben? Und ich glaube, dadurch, dass wir einem Land gegenüber wie Griechenland, das sich nicht an die Spielregeln hält und sie auch nicht einhalten kann, wenn wir da das Exempel statuieren und sagen, im Zweifel ist es besser, ihr geht mal weg, setzen wir in dieser schwierigen Situation das falsche Signal. Jetzt habe ich lange geredet und Herr Sinn hat jetzt die Möglichkeit einer langen Gegenrede. Ja, vielen Dank. Was Sie gesagt haben, bis auf das, was Sie zu Griechenland gesagt haben, unterschreibe ich voll und ganz. Ich habe ja im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht auf Englisch, The Eurotrap, und das letzte Kapitel entwickelt eine Zukunftsvision für Europa. Und die ist deckungsgleich mit der, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Auch dort wird die Notwendigkeit einer politischen Union betont, einer gemeinsamen Armee als Grundvoraussetzung dafür, dass man eine europäische Staatlichkeit entwickelt, wenn man über Sicherheitspartnerschaft in Europa redet und über Risikoteilung, dann muss man nicht erst mal über Geld reden, sondern vor allem erst mal über die gemeinsame Armee. Wenn ich nach Amerika schaue, wie die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden sind, das ging eben auch über ein militärisches Bündnis. Und dieses militärische Bündnis hat sich dann im Laufe der Zeit allmählich zu etwas Fiskalischem entwickelt, das eben dem heutigen Staat dann entspricht. Aber die Reihenfolge war so, es fing militärisch an. Oder in der Schweiz, über Jahrhunderte war es erst ein militärisches Bündnis, bevor dann die gemeinsame Währung und die Fiskalunion und so etwas kommt. Und da sehe ich gerade auch das Problem in Europa, dadurch, dass wir die Reihenfolge verändert haben. Wir fangen mit dem Geld an und wollen jetzt noch eine Fiskalunion hinterher schieben, werden wir die politische Union nie bekommen. Das ist meine Befürchtung. Das ist so ein bisschen verständlich durch den Konflikt zwischen oder die Interessenlagen von Frankreich und Deutschland. Deutschland hat nun wegen seiner schrecklichen Erfahrung mit dem Krieg ein ganz anderes Staatsverständnis als die Franzosen. Wir wissen, es macht überhaupt keinen Sinn, eine nationalstaatliche Lösung anzustreben. Und wir sind, glaube ich, das Volk in Europa, das am ehesten bereit ist, für eine europäische Integration weitgehend Souveränität aufzugeben. Das wird aber von anderen so nicht geteilt, insbesondere von den Nachbarn im Westen nicht. Frankreich sieht das total anders, ist nicht bereit, das Fernziel der Vereinigten Staaten von Europa zu akzeptieren. Das haben mehrere französische Präsidenten erklärt, dass sie das fundamental ablehnen. Deswegen hat Frankreich auch die Chance, die es nach dem Kriege hatte, in der Westeuropäischen Verteidigungsunion die Armeen zusammenzuschließen, unter französischer Führung, ja, nicht akzeptiert und nicht wahrgenommen, weil eben man nicht diese militärische Verbindung zu Deutschland haben wollte. Man schien auf der sicheren Seite zu sein oder sichereren Seite, wenn man den Weg alleine gehen würde. Und das ist bis zum heutigen Tage das fundamentale Problem in Europa. Ich darf es mal auf eine witzige Formel bringen, ja. Denken Sie an Herrn Hollande und Frau Merkel. Frau Merkel liebt Herrn Hollande, sagen wir mal, das stimmt ja nicht. Aber Herr Hollande liebt ihr Geld, das stimmt schon eher. Und Sie reden über Heirat. Die Frage ist, ob man also das Geld nicht schon mal rüberschieben sollte, bevor die Heirat stattgefunden hat. Und das ist das europäische Problem. Es ist ein Reihenfolgeproblem. Wenn wir die Fiskalunion angehen und letztlich die Lasten Südeuropas von Frankreich nehmen, dann wird Frankreich kein Interesse daran haben, anschließend eine Zusammenlegung der Armeen noch zu akzeptieren, sondern das müsste Schritt auf Schritt gehen. Und jetzt bin ich bei der europäischen Krise. Diese europäische Krise ist eine Krise Südeuropas und es ist eine Krise Frankreichs. Denn die französischen Banken haben Geld nach Südeuropa verliehen. Die Staaten und Banken Südeuropas werden zu normalen Zinsen weitgehend pleite. Deswegen haben wir ja Zinsen von fast null. Die französischen Firmen liefern großenteils nach Südeuropa. Die Rettungsaktionen, die wir vorgenommen haben, sind Rettungsaktionen auch für Frankreich. Das Exposure der französischen Banken in Griechenland war wesentlich größer absolut als das Exposure, also die Ausleihungen der deutschen Banken zum Beispiel. Und als wir 2010 damit begannen, die fiskalischen Rettungsschirme aufzusetzen, dann war klar, wem das an erster Linie half. Das war erstmal das französische Bankensystem, an zweiter Stelle kam das deutsche Bankensystem, deswegen fanden die das auch alle so gut, und an dritter Stelle kam das britische Bankensystem und dann kamen die Investoren aus aller Welt. Wir haben mit diesen Rettungsaktionen den Investoren die Gelegenheit gegeben, sich aus dem Staube zu machen. Denn das frische Geld, was aus über die fiskalischen Mechanismen jetzt zur Verfügung gestellt wurde, wurde benutzt, um die privaten Schulden, also die Schulden bei privaten Investoren, die man hatte, zu tilgen. Damit konnten die sich alle von dannen machen. Und heute sind die Steuerzahler der noch gesunden Länder Europas letztlich die Gläubiger der Staaten Südeuropas. Dass das viel Zustimmung fand im Bankwesen, bis hin nach Amerika zur Wall Street, das darf einen nicht wundern. Aber ist es wirklich eine Politik gewesen, die uns dem Frieden näher bringt? Überlegen Sie mal, was die letzten 3 Monate in Europa passiert ist. Welch hässliche Worte gefallen sind. Ich will das nicht im Einzelnen wiederholen, aber es reichte gerade mal so. Die Kritik der Griechen an Deutschland, die wir jetzt 3 Monate gehört haben, hätte sich ohne diese Rettungsaktionen gegen die französischen Banken, die deutschen Banken, ja auch, aber die britischen Banken, die Investoren der ganzen Welt gerichtet. Letztlich wäre nicht klar gewesen, an wen man sich eigentlich hätte richten können, wen man hätte anrufen sollen. Frau Merkel jedenfalls nicht, sie wäre ja gar nicht involviert gewesen. Aber dadurch, dass Frau Merkel sich zum Gläubiger gemacht hat, ist sie jetzt der Gegenstand der Auseinandersetzung, das Objekt der Kritik. Und jetzt soll ja der nächste Schritt darin bestehen, das wollen einige, dass man den IWF sogar rauskegelt, sodass also dann nur noch die anderen Länder Europas als Gläubiger da sind. Und dann wird es sicher nicht leichter. Dann wird der Streit zwischen Gläubigern und Schuldnern noch wieder eine neue Dimension erreichen. Das alles ist ein Projekt, das den Frieden in Europa unterminiert und das europäische Einigungsprojekt gefährdet. Dass dieses Einigungsprojekt die allerhöchste Priorität haben muss in der deutschen Politik, da besteht vollkommene Einigung zwischen uns beiden. Die Frage ist nur, ob der Euro tatsächlich in der Art, wie er konstruiert wurde, dem irgendwie dienlich ist. Kohl hat immer von Frieden und Krieg gesprochen im Zusammenhang mit dem Euro. Ich weiß noch, dass ich das damals für überzogen hielt. Aber das war die Vorstellung. Und wenn Sie mal genau überlegen, was ist seit 2008 zwischen den Völkern Europas passiert? Nun, ich habe nie so viel Auseinandersetzungen und Streit in meinem Leben zwischen den Völkern Westeuropas erlebt wie jetzt. Und das ist ursächlich auf den Euro zurückzuführen, ist nicht zufällig während der Eurozeit, weil der Euro Südeuropa extrem niedrige Zinsen brachte. Dann hat man sich verschuldet, hat die Löhne im Staatsapparat erhöht, weit über die Produktivität hinaus. Die Privatwirtschaft musste folgen. Die Folge war Inflation. In Spanien war es mehr der Bausektor. Die Leute haben sich verschuldet im Ausland über ihre Banken, haben gebaut. Die Nachfrage nach Bauarbeitern stieg. Die Gewerkschaften konnten die Löhne erhöhen. Über den Produktivitätszuwachs im Rest der Wirtschaft hinaus, mit der Folge, dass auch Spanien immer teurer wurde. Und so haben diese Länder durch eine exzessive Inflation ihre Wettbewerbsfähigkeit unterminiert. Das wäre ohne den Euro nicht gewesen, weil der Euro halt den Investoren Sicherheit vorgegaukelt hat bei dem Weg nach Südeuropa. Und in der Krise, was machen wir da? Die Kapitalanleger wollen eigentlich jetzt nicht mehr so richtig, weil sie gemerkt haben, dass viele Fehlinvestitionen finanziert wurden. Viel Geld wurde in Immobilien in Spanien verbuddelt, die heute da leer herumstehen. Viel Geld wurde in Griechenland aufgegessen, wenn ich so sagen darf. Man wollte das korrigieren und dann sagt aber das Eurosystem, nein, nein, das dürft ihr nicht korrigieren, ihr müsst da weiterhin, nicht? Gut, die Finanzierung dieser Länder durch öffentliche Kredite hat jetzt erstmal die Krise hinausgeschoben, aber hat eben auch dazu geführt, dass wenig passiert ist. In Griechenland haben wir, wenn ich damit enden darf, heute ein Volumen an öffentlichen Krediten, die von der Staatengemeinschaft und dem EZB-System zur Verfügung gestellt wurden, von 330 Milliarden Euro bei einem Sozialprodukt oder BIP von 180. Das sind 184% des Bruttoinlandsprodukts an Hilfen, die als in Kreditform von anderen Ländern kamen. Das ist eine riesige Zahl. So etwas übersteigt alles, was man sich früher jemals hat vorstellen können. Es gibt ja Leute, die sagen, wir brauchen für Griechenland einen Marshallplan. Nun, Deutschland hat die Marshallmittel bekommen nach dem Krieg, akkumuliert über die Jahre, geteilt durch das eine Sozialprodukt des Jahres 1952, als die Londoner Schuldenkonferenz war, waren das 5,2%. Wir haben noch andere Hilfen, Schuldennachlass und so weiter gekriegt, aber Marshallplan im engeren Sinne waren 5,2%. Daran gemessen hat Griechenland 35 Marshallpläne bekommen. Und was ist passiert? Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gestiegen. Wir haben heute mehr als doppelt so hohe Arbeitslosenquoten wie noch vor 5 Jahren, als die Rettungsschirme anfingen. Und die Jugendarbeitslosenquote ist 50%. Das heißt, die Hälfte der jungen Leute, die nicht in der Schule sind, haben keine Stelle. Wir verlieren eine Generation. Das Ganze ist doch eine Katastrophe. Und diese wirtschaftliche Katastrophe, die im und durch den Euro hervorgerufen ist, unterminiert Europa. Das müssen wir korrigieren. Ich stehe zu den meisten Dingen, die Sie gesagt haben, nicht im Widerspruch. Ich teile Ihre Analyse. Bevor wir vielleicht auf den letzten Teil, wo wir anfangen können, dann in eine heftigere Debatte einzusteigen, eingehen, nämlich um die Frage, was jetzt zu tun ist, und da liegen ja zwischen uns beiden am ehesten die Unterschiede, würde ich gerne noch etwas nachreichen, was in der Geschichte fehlte. Also die Tatsache, dass Länder wie Griechenland, wie Spanien, wie Portugal, wie Irland, streckenweise Italien, in vielen Bereichen keine konkurrenzfähige Wirtschaft haben, hat Deutschland unglaublich genützt. Das war ja das Schöne an dem Deal. Also wenn man in Athen in einem Supermarkt ist, dann findet man mehr deutsche Joghurts als griechische. Der Grund ist, weil wir zu sehr viel geringeren Lohnstückkosten unsere Joghurts produzieren können. Das heißt, die Griechen wollten ganz viele Produkte von uns haben, vom Joghurt angefangen, über Autos, im ganz großen Stil Waffen, ne, um gegen die Türkei, den NATO-Partner, aufzurüsten. Gerade das Waffengeschäft war ein gewaltiges Volumen. Dafür hat man die Kredite überwiegend bei den französischen Banken aufgenommen. Herr Sinn hat davon berichtet. Und die Franzosen haben dafür gesorgt, dass das sozialisiert wird, dass die Bankenrettung keine innere französische Angelegenheit bleibt. Aber das Schöne an dem ganzen Spiel war, ein Land, das wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig ist, ist ein gewaltiger Absatzmarkt und verfügt mit dem Euro über Geld, das wir haben wollen. Und in diesem Sinne hat Deutschland wunderbar von der Situation in Griechenland profitiert und hat die Augen vor den letztlichen Folgen, wann werden denn mal die Schulden zurückgezahlt, auch weitgehend verschlossen. Und das nicht nur aus politischen Motiven, dass man gesagt hat, naja, das ist halt Europa und das ist die europäische Idee, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das ein wunderbares Spiel war. Das heißt, man hat quasi Monopoly gespielt, man selber hatte die Schlossallee, die Parkstraße, den Rathausplatz und die Bahnhofstraße und auf der anderen Seite waren die, die hatten die Seestraße und die Turmstraße. So, und dann weiß man, wenn man das Spiel lang genug spielt, dann kriegt der eine immer mehr Geld und der andere kriegt immer weniger und wenn man will, dass das Spiel nicht zu Ende ist, dann muss der eine Schulden machen. Und so wurden die Schulden und Schulden und Schulden immer größer und wir haben das Spiel immer länger mitgemacht. Ohne uns, das ist natürlich interessant, deswegen sprechen wir von Konstruktionsfehlern, ohne irgendeine Idee zu haben, was wir eigentlich machen, wenn die Schulden so groß wären, dass das Spiel völlig absurd ist, weil man nicht weiterspielen kann. Ja? Bevor wir jetzt zum nächsten Gedanken kommen, würde ich das gerne nochmal aufgreifen. Also ja, was Sie sagen ist richtig, da gab es deutsche Interessen. Das waren die Interessen der Exportindustrie, die Sie beschreiben. Und die sind schon politisch ziemlich dominant. Trotzdem lag dieser Prozess nicht im deutschen Interesse. Denn die Exportindustrie ist ja nun nicht Deutschland. Es gab ja auch noch andere. Was durch den Euro stattfand, war, dass sehr viel deutsche Ersparnis ins Ausland geleitet wurde. Ich darf Sie erinnern, wie das war vor 10, 12 Jahren, als wir die Agenda beschlossen haben, Schröder. Da war ja eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Wir hatten 12%, das ist noch mehr als Frankreich heute hat. Deutschland wuchs nicht mehr. Wir hatten die niedrigste Wachstumsrate aller europäischen Länder. Es gab kaum noch Investitionen. Wir hatten die niedrigste Nettoinvestitionsquote aller OECD-Länder. Die Ersparnisse wurden über das Bankensystem nach Südeuropa geleitet und entwickelten dann durchaus Nachfrage nach unseren Exportwaren. Da haben Sie vollkommen recht. Aber sie wurden eben nicht in Deutschland mehr investiert, weil anderswo das Gold heller zu glänzen schien als gerade in Deutschland. Und wenn man nicht investiert, kann man nicht mehr wachsen. Das heißt, die Wachstumsschwäche ging mit einer Investitionsschwäche einher. Nur die Investition zu Hause ist die Quelle des wirtschaftlichen Wachstums. Wenn man also die Produktionskapazitäten allmählich durch Investitionen aufbaut, und das war eben nicht mehr der Fall. Was viele missinterpretieren in der deutschen Debatte ist, dass die deutschen Exportüberschüsse nicht ein Zeichen für die Gewinne Deutschlands sind, sondern definitorisch sind sie ja gleich dem Kapitalexport. Wenn ein Land in die Flaute kommt, oder sagen wir mal so, wenn das Kapital aus einem Land A in ein Land B geht, dann kommt A in die Flaute, weil nicht mehr investiert wird, und B kommt in den Boom. Und das Boomland, wo das Kapital hinfließt, das hat wachsende Einkommen, und aus wachsenden Einkommen werden immer mehr Importe finanziert. Es hat also einen Importüberhang. Und das flaute Land, das sieht dahin, wächst nicht mehr, weil die Einkommen nicht wachsen, wachsen auch die Importe nicht. Das hat ein Importdefizit, was einige Exportüberschuss nennen. Ja? Und daran erkennen Sie schon, dass also der Exportüberschuss als Indikator der Wohlfahrtsgewinne eines Landes nicht taugt. Das ist ein Indikator der Wohlfahrtsgewinne der Exportindustrie, Punkt. Und das ist ja genau Ihr Argument. Insofern ist da eigentlich kein wirklicher Widerspruch. Aber das Problem ist schon, dass Deutschland in dieser Zeit nicht zu den Gewinnern gehörte. Wir haben also in der Gesamtphase gerechnet, von 1995, als auf dem Gipfel von Madrid dann nun wirklich das Timing des Euro beschlossen wurde, Dezember 1995, bis jetzt unsere Position unter den jetzigen Euro-Ländern, was das Bruttoinlandsprodukt je Kopf betrifft, vom 2. Platz auf den 7. Platz verschlechtert. Wir waren schon bis 2008 zum Beginn der Krise auf den 8. Platz runtergerutscht, und die letzten Jahre geht es hier wieder gut. Jetzt haben wir uns vorgerobbt vom 8. auf den 7. Platz. Warum? Weil wegen der Krise wir einen Bauboom haben. Das Kapital traut sich nämlich jetzt nicht mehr raus aus Deutschland. Überall ist die Welt unsicher und man flüchtet in das Betongold zu Hause. Und diese Flucht in das Betongold macht uns also einen Bauboom, an dem sehr viel dranhängt. Und diese extra Binnenkonjunktur, die wir über den Bau gekriegt haben, hat uns jetzt die letzten Jahre eine schöne Arbeitsmarktsituation gebracht und so weiter. Aber das kompensiert noch nicht die langen Jahre des Siechtums, die wir hatten in den ersten Euro-Jahren. Ich würde mal sagen, niemand hat so richtig gewonnen im Euro. Das Projekt Euro hat letztlich nicht gut funktioniert. Es hat ganz Europa durcheinander gebracht, weil Südeuropa weginflationiert wurde. Und jetzt müssen sie eigentlich runter mit ihren Preisen und Löhnen. Das geht aber nicht. Man kann eigentlich immer nur rauf und nicht runter, weil wenn man runtergeht und ist verschuldet, kann man seinen Schuldendienst nicht mehr tragen. Man ist also in gewisser Weise in einer Falle gelandet, in die der Euro diese Südländer da reingezogen hat, und jetzt wissen sie nicht mehr, wie raus. Einige werden es schaffen im Euro, da bin ich optimistisch, aber Griechenland sehe ich eigentlich keine Chance, weil selbst wenn Griechenland alle Schulden erlassen werden, die das Land hat, und zwar die Banken haben ja Schulden im Ausland, der Staat hat Schulden im Ausland, käme das Land immer noch nicht zurecht, weil es ein Handelsbilanzdefizit von 2,4% des Bruttoinlandsproduktes hat. Das ist das sozusagen für die Gesamtwirtschaft das Primärdefizit, was für einen Staat das Analogon manchmal ist. Da haben sie jetzt ein leichtes Plus, sagt man, aber für die Gesamtwirtschaft ist ein Defizit. Sie brauchen nach wie vor Kredite aus dem Ausland. Sie sind nicht wettbewerbsfähig, und die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen über Preis- und Lohnsenkungen im Euro ist ein Unding. Das geht nur über die Rückkehr zur Drachme, die Abwertung der Drachme. Und dann setzen bestimmte Effekte ein, über die wir noch reden können. Ja, ich würde kurz vor Schluss noch mal einhaken, damit wir so eine gewisse Dramaturgie hinbekommen in den einzelnen Schritten. Also Sie haben, ohne dass ich Ihnen grundsätzlich widerspreche, aber die deutsche Exportindustrie ein bisschen klein geredet. Also da hängen natürlich auch wahnsinnig Arbeitsplätze dran. Also wenn man überlegt, wie viele Automobile die Exportindustrie in alle Welt verkauft und so weiter, dann ist das nicht nichts gewesen. Also dass die Anzahl derjenigen, die davon profitiert haben, dass die Griechen nicht wettbewerbsfähig waren, aber im großen Stil eingekauft haben, die haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass bei uns die Auftragsbücher voll waren und dass wir auch entsprechend viele Leute in Arbeit und Brot setzen konnten. Natürlich nicht ausschließlich, aber es ist kein unwichtiger Faktor dabei gewesen. Ich finde es spannend, jetzt mal darüber nachzudenken, was haben die Staaten jetzt eigentlich konkret vor, was haben sie gemacht, wie gehen wir seit Ausbruch der Krise eigentlich damit um und was, also die gegenwärtigen Mittel, die wir eingesetzt haben. Also das Hauptmittel bestand zunächst mal darin, dass wir die griechischen Banken gerettet haben, um damit gleichzeitig die französischen und deutschen Banken zu stützen. Wenn wir immer sagen, wir haben so viel Geld für die Griechen ausgegeben, ist das immer ein merkwürdiger Begriff. Ich tue mich in der ganzen Diskussion mit den Griechen aus einer Reihe von Gründen schwer. Weil die Griechen, das sind ganz verschiedene Leute. Also die Griechen, das sind die Politiker, die um Wahlen zu gewinnen 14, 15, 16 Monatsgehälter und zu hohe Renten und so weiter durchgesetzt haben. Das sind Griechen, ja. Es sind auch die Griechen, die davon profitieren. Es sind auch die Griechen, die jetzt ärmer sind, als sie je waren. Das sind auch die Griechen. Also und die jetzige griechische Regierung, es ist auch noch die, jetzt im Augenblick als Buhmann herhält, sind auch diejenigen, die für die ganze Entwicklung am wenigsten können, weil sie der ganzen Zeit überhaupt nicht an der Regierung waren und nicht an den Fleischtöpfen saßen. Und das macht natürlich die Sache sehr, sehr schwierig. Also wem gibt man jetzt ganz konkret in der Situation den schwarzen Peter? Da ist sehr, sehr viel Populismus im Spiel, wo ich immer denke, mein Gott, wir sollten aufhören, jetzt wieder in eine Zeit zurückzufallen, in der die Griechen irgendwie sowas waren wie die ersten griechischen Gastarbeiter, ja, denen man nicht über den Weg getraut hat, weil man gedacht hat, die sind sowieso alle faul und bring's nicht und Südländer und Siesta und was weiß ich was. Also davon ist relativ viel wieder im Spiel und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn wir von den Griechen reden. So, was haben wir ganz konkret gemacht? Wir haben versucht, eben mit Geld zu helfen und wir haben das ganz große Problem, dass dieses Geld zu einem großen Teil bei der Bevölkerung nicht ankommt. Da, wo es bei der Bevölkerung ankommt, sorgt es im Regelfall dafür, dass es so schnell wie möglich ins Ausland gebracht wird. Und wir haben überhaupt keine ernsthaften Anstrengungen gemacht, diese Kapitalflucht ins Ausland in irgendeiner Form zu begrenzen, das heißt, die Kapitalströme zu regulieren und zu kontrollieren. Also ein ganz großes Problem und das Merkwürdige ist, dass diese enorm wichtige Geschichte weder von Seiten der Europäischen Union noch von Seiten der griechischen Regierung als vorrangiges Problem behandelt wird. Wissen Sie warum? Ich glaube, ja. Also die Beschreibung ist jedenfalls richtig. Nochmal, 330 Milliarden sind an öffentlichen Krediten an Griechenland gegangen. Varoufakis sagt, dass 90% des Geldes war, um eure Banken freizukaufen. Das stimmt nicht ganz. Es waren ein Drittel für diesen Zweck, um Schulden bei Banken aus Nordeuropa und sonst wo zurückzuzahlen. Ein Drittel diente letztlich dem Lebensstandard der Griechen. Die haben ja ein Leistungsbilanzdefizit, das heißt, sie haben mehr importiert, als sie exportiert haben. Das ist dadurch finanziert worden und ein Drittel ist jetzt ihre Kapitalflucht von Griechen. Das ist ein Prozess, der in den letzten Monaten hier eine große Rolle spielte. Wir haben eine Kapitalflucht gehabt seit Jahresbeginn oder Jahresende letztes Jahr von etwa jetzt 100 Milliarden Euro gemessen durch die Tagessalden. Das sind also Nettoüberweisungen von Griechenland anderswohin. Und man denkt, das Land blutet aus und warum tut die Regierung nichts dagegen? Sie könnte ja was tun, indem sie Kapitalverkehrskontrollen verhängt. Nichts Leichteres als das. Ich meine, Zypern hat es gemacht. Wir haben in Zypern seit 2013 Kapitalverkehrskontrollen. Wir haben ja 2 Euros, einen in Zypern im Gefängnis und einen in Freiheit bei uns. Und der Wechselkurs ist nicht 1:1. Wenn Sie einen zyprischen Euro sich kaufen wollen, brauchen Sie nur 80 Cent dafür. Also Kapitalverkehrskontrollen wären eine Möglichkeit, dass das Kapital eben gar nicht überwiesen werden kann ins Ausland. Das Geld, es bleibt da. Warum machen die Griechen das nicht? Dazu muss man verstehen, was ein Kapitalexport, ein privater Kapitalexport durch Überweisung überhaupt ist. Er ist ein Tauschgeschäft. Privates Kapital geht raus öffentliches Kapital kommt rein. Denn wenn ein Grieche hier ein Bankkonto in Berlin füllt zum Beispiel, macht eine Überweisung aus Athen hier hin, was da passiert ist, dass die Bundesbank dieses Konto füllt. Und die Bundesbank muss also Geld schaffen, während sie normalerweise dieses Geld an Banken verleiht und eine Forderung gegen sie aufbaut, hat sie jetzt diese Forderung nicht, sondern hat die Forderung gegen das EZB-System und das EZB-System dann gegen die griechische Notenbank. So, also deutsches Kapital seitens der Bundesbank geht nach Griechenland, während die griechische Überweisung nach Deutschland stattfindet. Es ist ein Tauschgeschäft. Netto fließt hier überhaupt kein Kapital über die Grenzen. Und jetzt überlegen Sie mal, was passiert, wenn Griechenland tatsächlich rausgeht und der große Knall kommt. Dann hat das EZB-System, die anderen Notenbanken, eine Forderung von 100 Milliarden Euro gegen die griechische Notenbank. Die griechische Notenbank hat selbst in ihrer Bilanz Forderungen gegen die Banken sind aber pleite. Mindestens sind die Forderungen dann in Drachme umgetauscht, die Drachme wertet ab, sind nichts mehr wert. Das heißt, die griechische Notenbank ist auch pleite. Und da die griechische Notenbank pleite ist, kann sie die Schulden, die sie gemacht hat, beim EZB-System nicht zurückzahlen. Umgekehrt, das Konto in Berlin bleibt aber, beziehungsweise die Immobilie, die man damit gekauft hat, das bleibt. Und insofern verbessert sich durch diese Kapitalflucht der Drohpunkt Griechenlands in den Verhandlungen Tag um Tag. Die haben alle Zeit der Welt. Je länger das läuft, umso mehr Geld haben die Griechen ins Ausland gebracht und in Sicherheit gebracht. Das ist nicht nur individuell so, sondern für die gesamte griechische Volkswirtschaft zusammen. Nicht? Und ein anderer Teil des Geldes wird in den Koffer gesteckt, statt überwiesen zu sein. Da kommt man auch nicht mehr ran. Denn wenn Griechenland tatsächlich rausgeht, die Banknoten, die sie im Koffer haben, bleiben. Wir werden ja nicht im Rest Europas dann also unsere Banknoten abstempeln, sodass man die griechischen Banknoten noch unterscheiden könnte. Und dafür kann man sich dann echt Güter kaufen. Das ist also eine ideale Startposition von 150 Milliarden Euro, die man hätte, wenn man jetzt den Grexit hätte. Aber umgekehrt will man ja möglichst drin bleiben. Nun, dann kann man den anderen sagen, ihr verliert schon mal die 150 Milliarden, wenn ihr uns wirklich rausgehen lässt. Macht uns lieber ein gutes Angebot, dass wir drin bleiben. Und so spielen die Griechen. Ja, das ist also, Varoufakis ist ja nicht dumm, er ist ein kluger Ökonom, ein Spieltheoretiker, der genau weiß, was er tut. Wobei man sich natürlich schon ein wenig darüber wundert, dass eine Regierung, die angetreten ist, also die Syriza-Regierung, die angetreten ist, nun wahrlich nicht die Interessen der Großen zu vertreten, die im großen Stil das Geld ins Ausland bringen, sondern des kleinen Mannes, der gar nicht so viel Geld hat, dass er ins Ausland bringen kann, eine solche Politik überhaupt betreibt. Also das hinterlässt doch einige große Fragezeichen. Sie wissen, das ist ja ein bisschen komisch, dass Tsipras aus einer der reichen Familien des Landes kommt und Varoufakis nun auch ziemlich reich eingeheiratet hat, nicht? Also darauf allein würde ich nicht zurückschieben. Also auch die großen Enteigner und Revolutionäre wie Lenin kamen aus guten Elternhäusern und Fidel Castro gehörte zu einer der reichsten Familien auf Kuba. Also das allein wäre jetzt sozusagen noch kein Beleg. Also sagen wir mal, die großen Helden der Linken kamen fast immer aus reichen Elternhäusern. Da gibt es relativ wenig Ausnahmen. Was mich interessiert, ist jetzt der zweite Punkt. Wir machen die weiteren Kreditvergaben abhängig von den Reformen. Auch das ist ja im Augenblick ein großes Thema. Also jedes Mal, wenn eine neue Reformliste aus Griechenland kommt, egal ob Varoufakis oder Tsipras sie vorstellen, dann gucken Christine Lagarde oder Wolfgang Schäuble so, als hätten sie was Verfaultes im Mund. Ja, weil das jedes Mal nicht ausreicht. Und das, was, weil man sagt, also allein über Steuererhöhungen, das ist im Augenblick so das Lieblingshobby der griechischen Regierung, ist zu überlegen, welche Steuer kann man noch irgendwo erheben, um dann zu sagen, das sind doch Reformen. Und weiß man, Steuererhöhungen allein sind eigentlich eher weniger, keine Reformen, sondern das, was man statt Reformen im Regelfall macht. Aber die strukturellen Reformen, die wir gerne hätten, wären zum Beispiel Privatisierungen im großen Maßstab. Wir würden uns freuen, wenn die ganzen Häfen und Flughäfen privatisiert werden und wenn Griechenland im Grunde genommen sein Tafelsilber ausverkauft. Also das, was dem Staat noch gehört, dass das durch internationale Investoren in irgendeiner Form zu bekommen ist. Und nun kann man sich ja durchaus nachvollziehen, worin das Problem der Regierung darin besteht. Jetzt das, was man noch hat, also der Gerichtsvollzieher ist da, klebt überall den Kuckuck drauf bei dem, was noch da ist und dann wird die Bude komplett ausgeräumt. Und am Ende wird man dadurch nicht zwingend innerhalb ganz kurzer Zeit wettbewerbsfähig, aufgrund der Gründe, die ich gerade genannt habe. Also wenn man selber die Joghurts nicht konkurrenzfähig herstellen kann und von Maschinenbau und sowas wollen wir erst gar nicht reden, dann wird man es auch dadurch nicht, dass man sich das Wohnzimmer ausräumen lässt. Warum legen wir so einen großen Wert darauf zu sagen, ihr müsst lauter Reformen machen, von denen wir wissen, dass sie zwar kurzfristig zwar ein bisschen Geld reinbringen, aber langfristig die strukturellen Probleme der Griechen nicht lösen, weil sie die griechische Wirtschaft nicht wettbewerbsfähiger machen? Ja, also ich teile Ihre Skepsis, aber was gemeint ist mit den Reformen, ist ja auch nicht einfach so Strukturreformen, sondern Griechenland soll halt versprechen, die Renten zu kürzen. Und damit einen Budgetüberschuss zu erzielen, sodass es halbwegs glaubhaft ist für die Gläubiger, dass Griechenland dann wenigstens ein bisschen zurückzahlen wird in Zukunft. So ungefähr ist die Denkweise. Aber Sie haben vollkommen recht, dadurch wird ja nun nicht das Land wettbewerbsfähig. Es gibt nur einen Weg, wie Griechenland wettbewerbsfähig werden kann, der realistisch ist, und das ist die Rückkehr zur Drachme und die Abwertung. Also wann ist ein Land wettbewerbsfähig und wann ist es nicht wettbewerbsfähig? Ist es wettbewerbsfähig, wenn es tolle Produkte hat, die weltweit begehrt sind? So einfach ist das nicht. Das unproduktivste Land der Erde kann wettbewerbsfähig sein, wenn es sich mit seinem Lebensstandard begnügt, der seiner geringen Produktivität entspricht, denn dann kann es die Preise zu Wettbewerbsniveaus verkaufen. Das Problem entsteht immer dann, wenn man einen Lebensstandard haben will, der höher ist, als es die Produktivität erlaubt, denn dann wird man zu teuer und dann kann man seine Produkte nicht mehr loswerden. Das ist eigentlich das Problem und das ist in Südeuropa passiert durch die inflationäre Kreditblase, die der Euro da hervorbrachte. Sind wir also selber auch schuld durch die ganze Konstruktion dieses Eurosystems. Und ja, jetzt kann man also sagen, wir senken die Preise und die Löhne auf die Hälfte, sagen wir mal, und dann würde das Land wettbewerbsfähig. Aber das geht eben nicht, weil diese Länder durch den Kredit ja dahin gekommen sind. Das heißt, die Haushalte und die Firmen sind bis über beide Ohren verschuldet. Wenn wir jetzt einfach die Löhne senken, dann können die wirklich den Schuldendienst nicht mehr leisten. Der Weg ist verbaut. Wir müssten die Kredite auch mit runterstufen. Da müsste also einzelne Kreditverhandlungen müssten stattfinden für die Kredite, die die Leute bei ihren Banken oder sonst wo genommen haben in dem Land. Es geht noch gar nicht um Auslandskredite. Es ist alles fürchterlich schwierig. Der einzige Weg, der geht, ist, man stellt einfach alles über Nacht um auf Drachme. Virtuell zunächst. Über Nacht. Das heißt, es reicht ein einfaches Gesetz, sämtliche Kontrakte zwischen Griechen, ob das Lohnlieferkontrakte sind, ob das Kreditkontrakte sind, ob das Mietkontrakte sind, überall wird das Eurozeichen durchgestrichen und es wird ein Drachmezeichen dahingeschrieben. Die Zahlen bleiben noch dieselben. So, und dann wird die virtuelle Drachme gehandelt auf den Märkten, sofort fällt der Preis auf die Hälfte, die Abwertung ist passiert. Wir haben noch keine Banknoten. Banknoten sind das Problem, aber erstmal findet die Abwertung statt und diese Abwertung bedeutet, dass die Griechen die Importe jetzt kaum noch bezahlen können, denn die Drachme, es rutscht ja alles runter in Drachme, die Importe in Drachme gerechnet werden zu teuer. Das reduziert den Lebensstandard, das ist diese Anpassung an die Realität, aber hat den positiven Effekt, dass man jetzt zur heimischen Wirtschaft geht und dort kauft. Das Perverse in Griechenland ist ja, dass die 25% mehr Nahrungsmittel importieren, landwirtschaftliche Produkte importieren, als sie exportieren. Der Bereich, wo sie eigentlich ihren komparativen Vorteil haben, selbst in diesem Bereich sind sie Nettoimporteure von Waren. Sie haben das ja gesagt, auch von den deutschen Lebensmittelketten, die liefern also den Joghurt von Deutschland dann nach Griechenland. Sogar mit griechischen Aufdruck und nach der griechischen Methode und so weiter. Das ist alles im Bereich des Perversen. Und das würde ja sich auch ändern. Das würde sich sehr schnell ändern, weil der deutsche Joghurt jetzt zu teuer wird. Dann geht man eben doch wieder zu seinen Bauern und kauft dort. Es gäbe also einen Nachfrageschub, der auf die griechischen Produzenten zukommt. Und das wäre jetzt nicht nur die Bauern, das wären auch die Textilbetriebe, die Reste, die es noch gibt. Griechenland war ja früher mal ganz produktiv im Bereich der Textilindustrie, Baumwollindustrie. Das Land war weiß, wenn man im Frühjahr dahin fuhr, weiße Felder überall. das ist rudimentär nur noch da. Auch da würde wieder was Neues entstehen können. Das ist Effekt Nummer eins. Effekt Nummer zwei ist, dass die Touristen zurückkämen aus der Türkei. Gleiches Wasser, gleiche Tempel, gleiches Essen, da kann man nicht teurer sein. Also kommen sie wieder nach Griechenland. Effekt Nummer drei ist, dass das private Fluchtkapital zurückkäme. Die Griechen, die ihr Geld jetzt zu 100 Milliarden mindestens ins Ausland gebracht haben, würden so manche Immobilie zu Hause jetzt attraktiv finden, wenn die Drachme auf die Hälfte abwertet, würden sie kaufen, würden dran rumbauen. Es gäbe einen Renovierungsschub. Wir haben so etwas Ähnliches in Italien gesehen 1992, als die Lira so dramatisch abwertete. Das waren dann natürlich Ausländer, die kamen. Aber jetzt können es die Griechen selber sein, die zurückkommen und dann diese Immobilien kaufen und eine Bautätigkeit entfalten. Das sind drei Soforteffekte. Und vielleicht kaufen sie nicht nur Villen und schaffen Arbeitsplätze für Bauarbeiter an den Villen, sondern auch die eine oder andere Fabrik. Dann haben wir einen doppelten Effekt. Die Arbeiter werden für den Bau der Fabrik gebraucht. Und wenn die Fabrik dann da steht, gibt es Arbeitsplätze in der Fabrik für das jeweilige Produkt, was hergestellt wird. Und das wäre dann ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum, was möglich ist. Es geht also nur über die Abwertung. Theoretisch kann ich das alles im Euro machen. Aber wissen Sie, das ist so wie das Thema Sommerzeit. Wenn im Sommer die Sonne früher aufgeht, dann könnten wir alle mit unseren Arbeitgebern reden und eine Stunde früher vereinbaren, anzufangen. Und mit unseren Freunden die Termine nach vorne legen und so weiter. Das sind aber Millionen und Abermillionen von Gesprächen und Kontrakten, die hier geändert werden müssen. Das geht schwer. Viel einfacher ist es, man führt die Sommerzeit ein, man lässt alle Kontrakte, wie sie sind, und stellt einfach die Uhr vor und dann wird das synchronisiert. Und das ist der Vorteil des Wechsels in die Drachme. Man kann also die notwendige Senkung der Preise und Löhne relativ zum Rest der Eurozone hinkriegen, synchronisieren in ganz leichter Form durch den Wechsel in die Drachme. Und da haben wir nur erst die virtuelle Drachme, die physische Drachme, die müssen erstmal gedruckt werden, spielt keine Rolle. Die Preise bleiben in Drachme ausgedrückt und bezahlen tut man mit der Kreditkarte oder macht Überweisungen und man hat die Euro-Banknoten ja noch in der Tasche. Man kann also notfalls die Bargeschäfte mit Euro-Banknoten machen, aber man bezahlt Drachme-Preise. Also jetzt ist vielleicht die Gelegenheit für die Gegenrede gekommen. Es muss ja Gründe geben, warum so viele Politiker davor zurückschrecken, diesen Schritt zu machen. Wir reden mal nicht über die technische Frage, dass man ein Land nicht mal eben aus der Europäischen Währungsgemeinschaft ausschließen kann. Das also operativ ist das ausgesprochen kompliziert. Das müssen die Griechen eigentlich von sich aus machen. Also wenn wir sie dazu noch in irgendeiner Form versuchen zu nötigen, kommen wir auch rechtlich in ziemlich schwierige Situationen. Eigentlich müssten sie ja Werbevorträge in Athen halten und müssten den Griechen sagen, das Beste für euch ist, wenn ihr austretet. Ja, okay. Aber jetzt ist die Pointe, ich bin kein Ökonom, aber mir fehlt der Glaube, dass das für Griechenland so gut ausgeht, wie Sie da gerade erzählen. Also, dass ein Land, das gegenwärtig überall in Europa wunderbar einkaufen kann und sich dabei immer weiter natürlich verschuldet hat, aber dadurch einen vergleichsweise hohen Lebensstandard, mal verglichen damit, wie die Leute vor 20 oder 40 Jahren gelebt haben, sich erwirtschaftet hat, kehrt zurück auf die Basis eines Landes, das überwiegend von seinem Binnenmarkt leben muss, wird ein Agrarstaat mit Tourismus und muss sich jetzt sozusagen eine begnügende Existenz als ein etwas besseres Albanien schaffen. So kommt mir das vor, bei all dem, was ich da höre. Und ich würde prophezeien, dass es zu mehreren dramatischen Folgen kommt. Der Lebensstandard wird sinken, das sagen Sie selber. Das haben Menschen nicht besonders gerne. Und im Regelfall neigen sie, wenn der Lebensstandard drastisch sinkt, zu radikalen Maßnahmen. Also wir könnten eine Regierung bekommen, die noch linker ist als die jetzige. Die jetzige ist im Grunde genommen eine Kompromissregierung, in der zwar sehr linke Marxisten mit in der Regierung sitzen, aber den Kurs nicht wirklich bestimmen. Die könnten aber drankommen. Oder es gibt einen großen Rechtsruck. Auch das halte ich grundsätzlich in solchen Situationen immer für möglich. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie dieses Land, das dann bitter tief enttäuscht von Europa ist, ein Land sein wird, das kein stabiler Bündnispartner innerhalb von Europa mehr ist, weil die Bevölkerung es nicht ist. Also selbst wenn die Regierung sich nicht radikalisiert, radikalisiert sich die Bevölkerung. Das ist in der augenblicklichen angespannten Lage mit Russland für uns etwas, was wir uns gar nicht erst so im Ausmaß vorstellen wollen. Dann gibt es noch ein ganz handfestes Interesse daran, die Griechen bei Laune zu halten. Der große künftige Partner aus Gegner aus US-amerikanischer Sicht ist nicht Russland, das ist Türkei. Das ist der ganz große Konkurrent im Nahen und Mittleren Osten. Es ist nicht umsonst gab es ja die Strategie, Griechenland entsprechend aufzurüsten gegen die Türkei, also innerhalb ein NATO-Partner gegen den anderen, weil man da eine zukünftige Konfliktlinie sieht. Wenn man Griechenland jetzt schwächt in dieser Situation, ist das etwas, was man aus militärischen und geostrategischen Gründen eigentlich nicht möchte. Und jetzt müsste man sich überlegen, ist das so alternativlos? Also es bringt uns eine Menge Vorteile, wenn die Griechen zur Drachme zurückkehren. Aber gäbe es nicht eine Alternative, die darin bestehen würde, und das wird ja diskutiert, ein Schuldenmoratorium zu machen, ein Investitionsprogramm, Sie haben sich gerade selber gegen Marshallplan ausgesprochen. Aber wenn ich mich frage, womit könnte Griechenland eigentlich so langfristig Geld verdienen, dann sehe ich nicht eine Stabilisierung des Binnenmarktes in Griechenland, dass der griechische Joghurt wieder günstiger wird als der deutsche. Da sehe ich sowas, dass ich sage, ein Land, das so viel Sonne hat und so viel Wind und so viel Wasser hat, das könnte natürlich wunderbar Kraftwerke bauen, günstigen Ökostrom erzeugen und damit die europäischen Märkte schwemmen. Also dafür braucht man natürlich große Investitionen, aber damit hätte man ein Produkt, womit man im 21. Jahrhundert reüssieren kann. Und die Hoffnung nicht darauf legen, dass die Griechen dann etwas günstigere Immobilien kriegen oder ihre Joghurts günstiger verkaufen können. Das scheint mir sozusagen keine Perspektive, die man Griechenland anbieten kann. Sondern eigentlich müsste man große Investitionen machen, infrastruktureller Art. Ich habe die Energieversorgung als Beispiel genannt. Und eine Frage habe ich noch nicht angesprochen, weil die Zeit ein bisschen wegrennt, weil Sie werden da viel zu sagen wollen, ist, eines haben wir auch noch nicht entschieden in der Frage und vielleicht sind wir da auch unterschiedlicher Ansicht. Ich denke, Sie denken bei alledem, trotz Ihres Bekenntnisses zu den Vereinigten Staaten von Europa, aus einer sehr nationalen Perspektive, weil Sie glauben, dass diese nationale Perspektive wichtig ist, um die Vereinigten Staaten von Europa irgendwann hinzubekommen. Ich kann aber auch sagen, sind wir nicht so weit, dass wir ein Land sind, also ein Europa, und haben wir denn nicht sowas wie einen Länderstrukturausgleich bei uns, also im Sinne des Föderalismus? Wir schleppen auch das arme Bremen und das halbpleite Saarland durch. Und ist es dann nicht die Aufgabe eines zukünftigen Europa zu sagen, wir sind alle Europäer und jetzt geht es euch mal schlecht und vielleicht ändert sich das ja irgendwann oder es ändert sich nicht und vielleicht ändern wir ein bisschen die Spielregeln und erleichtern Investitionen und vieles andere mehr? Und schaffen damit mit dem Präzedenzfall einer unglaublichen Solidarität gegenüber Griechenland, zeigen wir, dass es uns ernst ist mit der politischen Einheit und dass wir sie nicht nur als ökonomischen Absatzmarkt eine Weile gebraucht haben und jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, fallen lassen. Sehr einverstanden. Wir sollten Solidarität zeigen. Zu dem Programm, das ich da in meinem Buch entwickelt habe, gehört der Schuldenschnitt. Ich glaube, es ist Zeit, für die Gläubigerländer der Wahrheit ins Auge zu schauen und zu akzeptieren, dass Griechenland nicht zurückzahlen kann und wird und dass man deswegen die Schulden Griechenland weitgehend erlässt. Das ist das Schuldenmoratorium, von dem Sie sprachen. Dafür bin ich durchaus. Es ist höchste Zeit, das zu machen. Aber es muss danach eben Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden und das geht nur auf dem Wege, den ich Ihnen erläutert habe, über die Abwertung. Mein Institut hat schon im Jahre 2002 eine große Studie gemacht und hat jene 70 Länder der Welt untersucht, die in den Staatskonkurs gingen und anschließend abwertete, nach dem Krieg. Alle 70 Länder. Und das Ergebnis war, dass nach ein, zwei schwierigen Jahren, eher nach einem als nach zweien, schon wieder ein starkes Wirtschaftswachstum begann. Das ist genau der Effekt, den ich beschrieben habe. Das gleiche Ergebnis wurde kürzlich von Oxford Economics, einer bekannten britischen Institution, veröffentlicht im Frühjahr, auch über diese selben 70 Länder, ohne dass sie uns kannten. Unsere deutsche Studie war auf Deutsch veröffentlicht, aber kommt genau dasselbe raus. Das ist eben ein Faktum. Wir haben die Wahl, diese Misere, die da in Griechenland ist, die Verringerung des Lebensstandards, die dadurch zustande kommt, dass man zu teuer ist, auf zwei Wegen irgendwie hinzunehmen. Der eine ist, den wir probieren im Euro. Die Folge ist aber eine Massenarbeitslosigkeit. Ja, einigen geht es gut, die Staatsbediensteten, die Rentner, die haben ihr Auskommen, aber viele Leute kriegen gar nichts. 25% der Leute sind arbeitslos und 50% der jungen Leute sind arbeitslos. Der andere Weg wäre, Arbeitsplätze zu schaffen über eine Abwertung. Zugegeben, dann ist bei denen, die arbeiten, der Lebensstandard kleiner. Aber dafür haben wir viele Leute, die sonst nichts gekriegt hätten in der Arbeit. Und ich glaube, es ist für die Stabilität einer Gesellschaft immer besser, wenn man einen hohen Beschäftigungsstand hat, als wenn man eine Massenarbeitslosigkeit hat und einige haben viel und andere haben gar nichts. Das ist die jetzige Situation. Man könnte nun sagen, naja, wir gehen dagegen an, indem wir eben Griechenland dauerhaft Transfers geben. Sie haben auf das Saarland verwiesen und auf Bremen, die vom deutschen Finanzausgleich unterstützt werden. Aber ich glaube, das ist noch nicht so möglich, weil diese beiden Länder, Saarland und Bremen, sind ja Teil der Bundesrepublik Deutschland. Da greift das deutsche Rechtssystem. Die Regierungen müssen sich an Schuldenschranken halten, die Schuldenschranke des Grundgesetzes und so weiter. Da kann man also durchregieren. Und das haben wir ja nun gerade nicht. Diese Lösung, die Sie wählen, setzt die Vereinigten Staaten von Europa voraus und diese starke Zentrale, die oktroyieren kann, das Verhalten auf die Einzelnen. Wenn wir das haben, ich bin sehr für die Vereinigten Staaten von Europa, dann eines Tages können wir auch so etwas Ähnliches wie einen Finanzausgleich machen, aber wir können es nicht vorher machen bei den jetzigen politischen Verhältnissen. Das geht, wenn ich so sagen darf, in die Hose. Wir treiben diese Länder in das, was die Ökonomen holländische Krankheit nennen. Holland hatte ja in den 60er Jahren Gas gefunden. Dann hat man das Gas in die Welt verkauft, man hatte viel Geld und hat mit diesem Geld die Löhne insgesamt erhöht. Erst beim Staat, dann in der Gasindustrie, aber der Privatsektor musste folgen, sonst hätte er keine Leute mehr gekriegt. Und die Folge war, dass die Exportindustrie darunter litt und dezimiert wurde. Das nennt man holländische Krankheit. Ein anderer Begriff aus dem Englischen, oder auf Englisch heißt es Dutch Disease, haben Sie vielleicht schon mal gehört, oder man sagt auch Resource Curse dazu. Das ist ein Phänomen, das man auch dann in vielen anderen Ländern gefunden hat, die eben natürliche Ressourcen verkaufen. Ob ich Gas verkaufe in die Welt und zu Geld komme und die Löhne erhöhen kann, sodass die Exportindustrie nicht mehr wettbewerbsfähig ist, oder ob ich Schuldscheine in die Welt verkaufe, oder ob ich gar nichts verkaufe und das Geld so geschenkt kriege, ist im letzten Endes für die Exportindustrie dasselbe. Also wir treiben durch eine solche Politik große Teile Europas, auf jeden Fall erstmal Griechenland, in diese permanente holländische Krankheit. Der italienische Mezzogiorno ist ein gutes Beispiel für die holländische Krankheit. Dort sind die Löhne gesetzt durch die norditalienischen Gewerkschaften weit über der Produktivität und der italienische Staat finanziert eben die entstehende Massenarbeitslosigkeit durch. Das geht nun schon seit 60, 70 Jahren so. Das ist ein Zustand, mit dem kann man leben. Da bricht die Welt nicht auseinander, das ist schon richtig. Aber wie toll ist es für die Gegenden, wenn die jungen Leute nicht Beschäftigung finden, und wie teuer wird es für die anderen? Ich glaube, es wird schon sehr teuer. Würden wir die griechische Strategie, dass wir ihnen 180% des Sozialproduktes an öffentlichen Krediten geben, für die anderen fünf Krisenländer, inklusive Italiens, auch machen wollen, die ein Sozialprodukt von knapp 3.000 Milliarden Euro haben, würden wir über 5.000 Milliarden Euro brauchen. Also diese Späße, die wir in Griechenland gemacht haben, gehen überhaupt nur, weil Griechenland so ein klitzekleines Land ist. Die Strategie lässt sich überhaupt nicht verallgemeinern. Europa kann nur so funktionieren, dass jeder erstmal, bis wir die Staatlichkeit haben, sich selber finanziert. Dass man Nachbarn hilft, die in Schwierigkeiten sind, ist selbstverständlich. aber man kann kein System der Dauertransfers machen und man kann auch nicht dauern, man kann auch nicht 35 Marshallpläne einfach mal so rausrücken. Das ist irgendwie jenseits der vernünftigen Dimension. Und hier liegt meine Kritik, sagen wir mal, auch an dem öffentlichen Diskurs in Deutschland zu dieser Frage. Viele diskutieren das Griechenland-Problem so aus dem Bauch heraus und aus der Emotion heraus und so weiter. Das kann man aber so nicht sinnvoll diskutieren. Man muss sich die Zahlen anschauen. Und die Zahlen haben eine Größenordnung erreicht. Die ist so jenseits von allem, was man sich halbwegs vernünftig hat vorstellen können, dass der Umschlag von der Quantität in eine andere Qualität schon lange stattgefunden hat. Und deswegen müssen wir neu über das Griechenland-Thema nachdenken. Mal ungeachtet der Frage, was das Ergebnis des Nachdenkens sein soll, also ob es dann tatsächlich die Rückkehr zur Drachme ist oder ob einem was anderes einfällt, ist doch der spannende Punkt, warum das, was Sie hier fordern und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal fordern, also dass wir grundsätzlich mal darüber nachdenken sollten, was ist in 10 Jahren, in 20 Jahren, dass wir eine Strategie entwickeln, wie wir da hinkommen. Alles das findet ja nicht statt, sondern wir haben im Augenblick einen Sieg der Taktik über die Strategie. Das heißt, wir versuchen immer eine kurzfristige Entscheidung, die unter lauter schlechten Möglichkeiten die beste ist, zu finden. Aber wir setzen nicht irgendwo einen Pflock und sagen, wir machen eine Politik, die langfristig in Bezug auf Griechenland da und dahin möchte. Und dann geben wir die richtigen Schritte an, wie wir dahin kommen. Also genau das findet ja überhaupt nicht statt, sondern es herrscht das Prinzip des Durchwurstelns. Und die Frage ist, warum? Also die handelnden Politiker, die damit befasst sind, sind ja keine Idioten. Aber das sind Leute, die in Sachzwängen leben, in denen das Wichtigste ist, dass sie die risikoloseste Strategie im Augenblick fahren. Also das, was sozusagen medial und gegenüber der eigenen Partei und der eigenen Bevölkerung und gegenüber den Amtskollegen in den anderen Ländern und so weiter, so als in irgendwo, wenn man alle Farben vermischt hat, ja, alles schwarz und alles gelb und alles grün und so weiter, und da kommt irgendein Braun raus und das kommt jedes Mal raus. Sodass man also immer weiter einem Pfad entlang schreitet, von dem man weiß, dass es ökonomisch und politisch der falsche Pfad ist. Wann passiert es eigentlich, dass man von so einer Linie abweicht? Also als das jetzt losging mit der Frage, wie es mit Griechenland weitergeht, war mir klar, wie das weitergeht. Das wird alles weiter vertagt und da gibt es noch ein bisschen Geld und da werden noch ein bisschen Schulden umgeräumt. Irgendwann werden die Schulden des EWF und die Schulden, die Griechenland an den EWF hat und an die Europäische Zentralbank, irgendwann auch Teil des Europäischen Rettungsfonds werden, damit das auch gestundet werden kann und vorläufig erstmal sozusagen nicht zurückbezahlt werden muss. Das sind die nächsten. Wir wissen doch ganz, ganz genau, was die nächsten Schritte sind und das wird immer und immer und immer so weitergehen. Wann ändert sich das? Also was müsste passieren, damit diese einmal eingeschlagene Marschroute immer nur taktisch auf den Nahhorizont zu gucken, überhaupt durchbrochen wird? Sie sprechen hier jedenfalls das Grundproblem an. Wir haben die Wahl zwischen sofortigen Risiken, die klein sind, und langfristigen Risiken, die groß sind. Und die Politik neigt schon sehr zur Kurzsichtigkeit, nicht? Im Schnitt ist es bis zur nächsten Wahl gerade mal 2 Jahre und was danach kommt, wird man sehen. Das heißt, die Politik neigt dann immer dazu, im Moment im Hinblick auf die Finanzkrise neues Geld auszuschütten, dass mal Ruhe ist. Und ob dann langfristig ein Europa überhaupt entsteht, was wir wollen können, das kommt nicht so richtig vor. Und man immunisiert sich dann mit der Behauptung, dass der Euro identisch ist mit der europäischen Idee oder sowas. Ja? Also das sind so, solche Aussagen, zu solchen Aussagen greift man dann, wenn einem die echten Argumente ausgehen. Dann wird eben der Euro immunisiert. Und der Euro war früher mal ein Mittel zum Zweck Frieden und Prosperität in Europa zu schaffen. Jetzt tut er das offenbar nicht. Jetzt muss man den Euro selbst zum Ziel erklären, damit er sich immunisiert. Wir sind hier im östlichen Teil unseres Landes. Einige von Ihnen werden noch in Erinnerung haben, wie das mit dem Sozialismus war. Da war das so ähnlich. Erst war der Sozialismus da, um Frieden und Wohlstand zu schaffen. Und als er das nicht tat, offenkundig nicht tat, da wurde der Sozialismus überhöht zu einem Selbstzweck. Und wehe, man hat was gegen den Sozialismus gesagt, dann war man für den Krieg. Nicht? Also diese Immunisierungsstrategien kommen natürlich immer von der herrschenden Klasse in dem Moment, wo das ganze Projekt gefährdet ist, weil man seine ganze Existenz und seine wirtschaftliche Basis auch in diesem System hat und daran hält man fest. Und zwar bis zum letzten Moment, das kann man auch gar nicht erwarten. Also der bloße Umstand, dass Politiker so handeln, wie sie handeln, heißt ja nicht, dass das wirklich gut ist für das Volk. Ich habe noch nie in der Geschichte eigentlich Politiker gesehen, die gegen ihre momentanen Interessen, die Interessen des Apparats gehandelt haben, in dem sie groß geworden sind. Wer hat denn mal Entscheidungen getroffen für einen Regimewechsel, wohl wissend, dass er dann auch außen vor sein würde? Das gibt es ja überhaupt nicht. Also ist das praktisch gar kein Beleg für die Richtigkeit dieser Politik. Dass die herrschenden Politiker immer das tun wollen, was sie tun, ist trivial, sonst wären sie ja dumm, wenn sie das nicht täten. Aber ob das richtig ist für das Volk und für das Ganze, weiß ich nicht. Also kurzum, ich bin nicht gegen den Euro, ich will jetzt auch nicht missverstanden werden. Den Euro können wir retten, aber wir können ihn nicht retten durch Ideologien, sondern wir müssen pragmatisch vorgehen. Und wenn da ein Land ist, das überhaupt nicht zurechtkommt im Euro, warum lassen wir das nicht temporär raus? Wir geben ihm die Rückkommensoption. Das ist ja auch noch wichtig, damit sie nicht mit den Russen anbandeln und so weiter, damit sie auch nicht das Gefühl haben, ausgestoßen zu sein. Sie gehen raus, temporär, ist wie ein Hospital, wo man mal hingeht, man wertet ab, man kommt wieder wirtschaftlich auf die Beine und später kommt man zu einem neuen Wechselkurs zurück. Was ist denn so schlimm daran, wenn wir einen geordneten Weg für den Austritt und Wiedereintritt schaffen? Dann ist doch das nicht die Katastrophe, die hier beschworen wird, sondern es ist vielleicht tatsächlich die Lösung all der Probleme und dann würde Europa stabilisiert, statt destabilisiert zu werden. Also in vielem kann ich Ihnen folgen, aber in der Vorstellung, dass dieses Griechenland, das zur Drachme zurückkehrt, dann nach 2, 3 oder 5 Jahren ein geeigneter neuer Beitrittskandidat für den Euro ist, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht abkaufen. Ich kann mir noch nicht mal wirklich vorstellen, dass Sie das selber glauben. Also ich halte das für eine Rhetorik, um sozusagen die dramatischen Konsequenzen Ihres Tuns abzufedern. Denn ein Land, das nicht wettbewerbsfähig ist und das sich dann auf seinen Binnenmarkt verlässt, also darauf verlässt, dass die Joghurts wieder günstiger werden und die Häuser wieder ein bisschen billiger und so weiter. Das alles allerdings auch bei gesenkten Renten und niedrigeren Löhnen. Wieso ein Land dann irgendwann... Wir waren doch schon bei Solartechnik und so weiter. Ja, das kommt aber auch alles nur zustande, wenn man abwehrt. Das alles ist auch mit der Drachme nicht zu finanzieren. Ja doch, nur durch eine Abwertung wird es attraktiv, solche zukunftsweisenden Investitionen auch dort vorzunehmen. Wenn das Land zu teuer ist, gehe ich woanders hin. Ich meine, wenn ich in Griechenland Löhne zahle, die sind doppelt so hoch wie die polnischen, dann gehe ich doch mit dem, was ich machen will, nach Polen und nicht nach Griechenland. Oder in die Nachbarländer Bulgarien, Rumänien. Griechenland hat Löhne von 14,70 Euro pro Stunde. Rumänien und Bulgarien haben irgendwas zwischen 3 und 4 Euro. Das sind unmittelbare Konkurrenten mit der gleichen Sonne und so weiter. Wenn ich mein Solarkraftwerk bauen will, baue ich das in Bulgarien und nicht in Griechenland. Auch dafür ist die Abwertung unerlässlich. Lieber Herr Precht, lieber Herr Sinn, eine für mich vollkommen spannende Stunde liegt hinter uns. Und ich habe wirklich Mühe gehabt, aufzustehen und zu signalisieren, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Sie haben das Volk erwähnt und ich repräsentiere ja so ein bisschen jetzt das Volk, was auch nochmal die ein oder andere Frage stellen will und stellen soll. Zum Beispiel habe ich viel mit einem griechischen Kollegen zu tun, der mir dann gesagt hat, warum kaufen Deutsche nicht Immobilien so an der Küstenregion zur Türkei und machen da ihre Ferienhäuser? Das würde die Türkei ein bisschen von Griechenland abhalten. Wir könnten unsere Militärausgaben senken und gleichzeitig hätten wir viele Investitionen aus Deutschland in Griechenland. Also solche Dinge werden ja dann auch vorgeschlagen. Also ich würde einfach mal öffnen wollen und einige Fragen des Volkes gleichsam an Sie zulassen. Ich gucke mal ganz nach hinten. Ich gucke Sie an und Sie stehen auf, dann weiß man, wo das Mikrofon hinkommt. Prima. Vielen Dank für das Wort. Ich habe 2 Anmerkungen oder 2 Fragen, die ich einfach mal loswerden will. Ich höre immer wieder von den Rohstoffvorräten, die Griechenland theoretisch hätte mit Erdöl, und frage mich, ob man in dem Zusammenhang Schulden erlassen sollte, ob die nicht doch irgendwie durch künftig erschlossen werden könnten und dadurch ein Schuldenerlass vielleicht zu früh kommt. Ich weiß nicht, ob das Spekulationen sind, vielleicht ist Ihnen da mehr bekannt. Ich frage einfach mal. Und die zweite Sache, die ich immer wieder mich stelle, ist die Alternativlosigkeit der europäischen Einigung. Also mir selber erschließt es nicht, warum man Europa immer noch weiter zusammenführen muss, warum man nicht auf einer Ebene eines Staatenverbundes bleiben kann, warum wir eigentlich immer diesen europäischen Bundesstaat anstreben. Vielleicht hat ja auch die Geschichte gezeigt, dass es nicht unbedingt immer erfolgreich war. Danke. Kurze Antwort. Also zum Öl kann ich nichts sagen, das ist eine Frage an Herrn Sinn. Im Hinblick auf die Notwendigkeit eines weiteren Zusammenwachsens Europas habe ich am Anfang versucht, drei Themenfelder anzusprechen. Man könnte auch noch mehr aufzählen, aber ich habe mal die drei aus der gegenwärtigen Situation dringlichsten genannt. Also ich wiederhole sie gerne nochmal. Also das erste ist die Notwendigkeit einer eigenständigen europäischen Außenpolitik aufgrund einer eigenständigen europäischen Wirtschaftsinteressenslage, die nicht mit der der USA identisch ist. Das zweite war die Herausforderung der digitalen Revolution, von denen ich sage, dass sie gewaltige Strukturkrisen, auch Massenarbeitslosigkeiten und so weiter mit sich bringen. Ob langfristig, weiß ich nicht, aber zumindest kurz- und mittelfristig. Und das dritte ist, dass wir dem sehr drängenden Thema der Flüchtlingsströme, das gerade erst am Anfang steht, angesichts dessen, was wir da alles noch vor uns haben, brauchen wir ein sehr, sehr geeintes Europa. Nicht in allen Bereichen. Ich will nicht Europa in allen Bereichen homogenisieren. Es gibt auch viele dynamische Prozesse, die in Europa nur möglich sind, solange die einzelnen Länder eine gewisse Souveränität behalten. Aber ich glaube, weder Herr Sinn noch ich wollen die abschaffen. Herr Sinn denkt an die Schweiz zum Beispiel, ne? Als Beispiel für ein föderales Land, also im Hinblick auf die Eigenständigkeit der Kantone. Also es geht nicht um die vollkommene Homogenisierung, aber es geht schon darum, auf der politischen Ebene durchzuregieren oder handlungsfähig zu sein. Dankeschön. Wir wechseln mal von links. Das Öl noch. Also man hat in der Tat in der Ägäis Öl gefunden. Die Felder beginnen am Westrand des griechischen Hoheitsgebietes und erstrecken sich insbesondere Richtung Zypern. Das sind große Felder, aber der Löwenanteil liegt eben bei Zypern und nicht bei Griechenland. Wie viel da zu holen ist, ist die Frage. Aber natürlich kann man sagen, wie die Finnen das zum Beispiel tun, bevor wir jetzt Schulden erlassen, wollen wir was dafür haben. Das ist eine Verhandlungssache. Ich glaube aber nicht, dass sehr viel zu holen ist. Ich persönlich neige eher dazu, dass man den Griechen den größten Teil ihrer Schulden wird erlassen müssen, damit sie überhaupt eine Chance haben, wieder zu atmen. Ja, natürlich schon. Ein gewisser Widersinn in einem Land, das so viel Sonne und Wind hat, nun auf die Ausbeutung fossiler Ressourcen zu setzen. Und wenn man mal die Zahlen nimmt, 100 Milliarden haben Sie angesprochen, Kapitalflucht allein dieses Jahr, wenn man davon die Hälfte etwa als Steuern einbehalten würde und sagen würde, davon bauen wir Windkraftanlagen, dann wären das 50 Gigawatt Kapazität. Man muss sich das vorstellen, wie viel von diesen 50 Milliarden gebaut werden könnten. Wir wechseln jetzt mal von links nach rechts und von vorn nach hinten. Und wenn Sie vielleicht Ihre kurze Frage, kurze Antwort. Ich hatte bisher den Sinn der Privatisierung nicht in kurzfristigen Einnahmen gesehen, sondern langfristig dem Staatsklientelismus Arbeitsplätze zu entziehen, damit die anders vergeben werden können, nachdem die Mentalität ja schwer zu ändern ist, wenigstens die Möglichkeit, eine Klientelmentalität walten zu lassen, zu verkürzen. Ist das ganz dumm? Das ist natürlich auch richtig, nicht? Also die Gläubiger wollen die Privatisierung, damit sie Geld sehen, aber im Interesse Griechenlands ist es auch, eine solche Privatisierung vorzunehmen, um eben wettbewerbliche Strukturen auch in diesen Teilen der Wirtschaft vorzunehmen. Der Staat ist offenbar sehr reich, hat sehr viele Ländereien und hat sehr viele Betriebe und so weiter. Das ist im ganzen Balkan so. Es ist nicht ein Thema für Griechenland und da spielt Ihr Argument schon eine Rolle. Wenn Sie vielleicht hier vorne, ja, bitte. Kurze Frage. Ich war seinerzeit an der Einführung des Euro beteiligt und halte es nach wie vor für ein Monument der europäischen Einigung. Stimme aber mit Professor Sinn überein, dass ein Austritt Griechenlands, sei ja nur vorübergehend, die bessere Perspektive bildet. Ich möchte noch ein Argument hinzufügen. Griechenland kann im Euro nur gehalten werden durch ein ständiges Aufweichen, Abweichen von den Regeln, die Basis für den Euro bieten. Also durch ständige Uminterpretation im Sinne der tagtäglichen politischen Opportunität. Und das wäre eine Gefahr für das Vertrauen in den Euro selbst. Und insofern wäre wenn man davon wegkommt und nicht ständig unter diesem Druck steht, Target-System, ELA-Kredite zu nutzen, um Griechenland weiter durchzuhelfen, das würde das Vertrauen in den Euro stärken. Vielleicht noch eine Bemerkung. Sie haben zu Anfang sich halt beide als gläubige Europäer erklärt und nach einem neuen Narrativ gerufen. Ausgerechnet eine gemeinsame Armee sehen Sie da als den großen Anknüpfungspunkt. Ich warne davor. Ich bin auch kein Fachmann da, aber ich weiß, dass die deutsch-französische Brigade noch niemals einen Einsatzauftrag gehabt hat und auch nicht da ausgeführt hat. Und dass wir uns als Deutsche jedenfalls daraus zurückziehen wollten sogar. Ich kann nur warnen, da nun die ganze Hoffnung Europas reinzulegen. So habe ich das auch nicht verstanden, aber vielleicht dazu ein Wort. Ja. Und dann. Also dass eine europäische Armee, gerade mit Frankreich und so weiter, eine schwierige Aufgabe ist, ohne Zweifel. Aber alles, worüber wir geredet haben, also ein Grexit ist eine schwierige Aufgabe oder das Weiter-Drin-Halten von Griechenland ist eine schwierige Aufgabe. Auf jedem einzelnen Bereich warten schwierige Aufgaben auf uns. Das Narrativ ist nicht die Armee. Ja, also ich bin kein Militarist. Das Narrativ ist, sich einen Vergleich zu machen mit der Situation des römischen Imperiums, dass aufgrund mangelnden inneren Zusammenhaltes bei einem immer stärkeren Drang auf die Festung irgendwann zusammengebrochen ist, weil es nicht mehr auf sich selbst vertraut hat und weil es seine Handlungsdynamik von innen heraus verloren hat und dann von außen so mürbe und porös war. Das ist von den Wirtschafts- und Politflüchtlingen, und darum ging es ja in der damaligen Zeit, also die Politflüchtlinge, die da durch Attila quasi aufgescheucht waren, und die Wirtschaftsflüchtlinge, die aus den verheerten Gegenden Mittel- und Nordeuropas kamen, dass die auf die Dauer zwar am Anfang als billige Arbeitskräfte integrierbar waren, vor allen Dingen in der Armee, aber langfristig die innere Stabilität dieses Systems ausgehöhlt werden. Und wir sollten sagen, wir Europäer haben aus der europäischen Geschichte sehr viel gelernt, und zu der europäischen Geschichte gehört diese römische Geschichte, und da haben wir Gutes draus gelernt, und wir sollten nun lernen, die Katastrophe des Untergangs des Römischen Reiches für uns nicht zuzulassen. Das ist das Narrativ. Darf ich da noch ergänzen, weil ich glaube, wir sind hier an einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen. Ich fühle mich auch nicht als Militarist, überhaupt nicht. Aber ich teile diese Auffassung zu 100%. Wir müssen die gemeinsame europäische Armee haben aus zwei Gründen. Erstens gibt es ja große Externalitäten. Das heißt, wenn ein Land eine Armee hat, die schlagkräftig ist, schützt es die anderen ja auch mit. Und weil das so ist, ist der Anreiz, Trittbrettfahrer zu sein, sehr groß. Es kommt also nicht, man vernachlässigt das Thema. Ja. Und das ist in einer Welt, die ja nun nicht nur friedlich ist, wie wir wissen, um uns herum, auch wichtig. Und das Zweite ist, nur separate Armeen können eines Tages gegeneinander aufstehen. Wenn es die gemeinsame Armee gibt, nicht mehr. Nun können Sie sagen, das passiert ja sowieso nicht, wovon redet er? Ja, jetzt spiele ich mal Kohl. Ja, Kohl hat immer davon geredet, dass es um Krieg und Frieden ging. Ich habe damals gesagt, na, der übertreibt. Aber ich bin mir nicht so sicher, was der Gang der Geschichte insgesamt sein wird, wenn man nicht rechtzeitig die Weichen richtig stellt. Im Moment läuft es überhaupt nicht gut in Europa, die letzten Jahre. Wir haben uns wirklich ordentlich in die Wolle gekriegt durch dieses Euro-Projekt. Und da müssen wir irgendwie einen Ausweg finden. Und es muss auch eine neue Perspektive auf eine politische Union in Europa geschaffen werden, dass wir wissen, wofür wir überhaupt sind und wofür wir kämpfen. Dann können wir auch andere Probleme, die unterwegs auftreten, mit Griechenland so oder so lösen. Eigentlich war das ein wunderbares Schlusswort, denn es geht ja darum, wir müssen ein bisschen jetzt auf die Zeit gucken. Ihre Aussage war eine neue Perspektive auf die Europäische Union, auf Europa. Ihre Aussage war ein Narrativ zu erneuern für Europa. Und ich glaube, das einigt uns, ich sehe jedenfalls keinen Widerspruch an dieser Stelle, einigt uns alle hier. Sorgen müssen wir haben. Ich habe gerade gesehen, Spiegel Online meldet, dass Griechenland die Vorschläge des IWF abgelehnt hat. oder kurz davor ist, das zu tun. Also es geht in eine neue Runde. Und wie lange das dann noch gut geht, das werden wir sehen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für diese vergnüglichen anderthalb Stunden, die aber auch viel Anregung mir jedenfalls, und ich hoffe, dass das Ihnen, meine Damen und Herren, genauso geht, gebracht haben und gezeigt hat, dass es tatsächlich wert ist, über so ein Thema intensiv zu debattieren. Viel tiefer konnten wir jetzt in dieser kurzen Zeit nicht gehen, aber ich hoffe, Sie nehmen, meine Damen und Herren, Anregungen mit nach Hause, mit an Ihre Arbeitsbezüge. Dieses Thema wird uns sicherlich noch viele, viele Nerven kosten. Geld wahrscheinlich auch, aber vielleicht ist das mit den Nerven und mit den immateriellen Kosten, mit den politischen Kosten, mit den gleichsam gesellschaftlichen Kosten noch das Wesentlichere. Herzlichen Dank Ihnen allen dafür, dass Sie gekommen sind, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich deute mal die Weingläser, die dort gefüllt sind, so, dass es noch einen Ausklang bei einem Empfang geben wird. Herzlichen Dank Ihnen allen.